der Linden, an der Heiden, der unser zweier Bette war's. Der Mut ihr finden, schöne Bäder, gebrochen Blumen und Gras. Vor dem Wald in einem Tal, Tandaradei, Tandaradei, schöne sang die Nachtigall. Tandaradei, Tandaradei, Tandaradei, schöne sang die Nachtigall. Tandaradei. Ich kam gegangen zu der Owe, da war's mein Friede, komme ich. Da wart ich empfangen, Herre, Frau, dass ich bin Sally, immer mehr. Kust er mich wohl tausend Stund. Tandaradei, Tandaradei, seht wie rot mir ist der Mund. Tandaradei, Tandaradei, Tandaradei, seht wie rot mir ist der Mund. Tandaradei, Tandaradei, Tandaradei, Tandaradei, Tandaradei, Tandaradei, Tandaradei, Tandaradei, Tandaradei, Tandaradei, Tandaradei. Hergemacht, also Reiche von Blumen in der Bettestat. Das wird noch gelacht, haha, in der Gliche kommt ihm nach derselbe Pfad. Bielen Rosen, er wohnt mal. Tandaradei, Tandaradei, merken, wenn es haubet lag. Tandaradei, Tandaradei, Tandaradei, merken, wer mir's haubet lag. Tandaradei, Tandaradei, Tandaradei, Tandaradei, Tandaradei, Tandaradei, Tandaradei, Tandaradei, Tandaradei, Tandaradei, Tandaradei, Tandaradei. Das erbär mir läge, wär's es ihm nur entwelle Gott. So schamt ich mich, was er mit mir pflege. Nimmer niemand befinde das, wann er und ich und ein kleines Vogelin. Tandaradei, Tandaradei, das mag wohl getraue Sinn. Tandaradei, Tandaradei, Tandaradei, das mag wohl getraue Sinn. Tandaradei, Tandaradei, Tandaradei, Tandaradei, Tandaradei, Tandaradei, Tandaradei, Tandaradei, Tandaradei, Tandaradei, Tandaradei, Tandaradei, Tandaradei, Tandaradei, Tandaradei, Tandaradei, Tandaradei, Tandaradei, Tandaradei, Tandaradei, Tandaradei, Tandaradei.